Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge Bildungsfern. Ich muss gleich mit einer Entschuldigung starten, denn ja, mir ist ein Malheur passiert. Ich habe nämlich beim Aufnehmen der Folge leider das interne Mikro verwendet und nicht wie jetzt das Headset. Das bedeutet, die Audioqualität ist entsprechend bescheiden. Ja, ich habe versucht, das Ganze noch ein wenig zu retten, habe es in Auphonic reingeschmissen und mit der Magie von Algorithmen hoffe ich, dass die Folge damit noch erträglich geworden ist. Also tut mir echt leid, die Soundqualität wird hoffentlich dann in Zukunft wieder besser ausfallen. Ich wünsche euch trotzdem jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern. Oh Gott, schon ganz raus irgendwie so aus dem normalen Sprech, denn die letzte Folge ist schon eine ganze Weile her. Aber jetzt gab es mal wieder eine Gelegenheit, eine neue Folge aufzunehmen, denn der Kongress, der vom Chaos Communication, Entschuldigung, der Chaos Communication Kongress, der immer vom Chaos Computer Club zwischen den Jahren aufgerufen wird, hat wieder stattgefunden. Und zwar vom 27.12. bis zum 30.12.2024. Das ist die erste Variante, die wieder vor Ort stattgefunden hat seit, tja, 2019 war das. Also irgendwann, bevor die Pandemie, Corona-Pandemie ausgebrochen ist, war das letzte Treffen. Und ja, jetzt hat es mal wieder stattgefunden. Ich war da vor Ort und ich habe interessanterweise auch dort vor Ort einen Podcast aufgenommen, den ich dann auch hinten anhänge als quasi Bonus. Und ja, das war dann für mich auch wieder die Gelegenheit oder der kleine Druck, der da entstanden ist, auch mal wieder selber eine Folge aufzunehmen. Ja, was ist passiert während des Kongresses und wie ist das Ganze denn überhaupt abgelaufen? Also zunächst einmal gab es wieder die Schwierigkeit, erstmal am Anfang Tickets zu bekommen, die in diesem Falle aber gar nicht so schwierig war. Es gab zwei Phasen, in denen man Tickets bekommen konnte. Normalerweise war es immer so, dass man gar nicht so einfach an Tickets herankommt. In diesem Jahr war es ein bisschen einfacher. Zwar hat man einen Voucher bekommen. Also so eine Art Code, den man allerdings nur bekommen hat, wenn man in irgendeinem lokalen Hackerspace unterwegs ist. Und mit diesem Voucher konnte man sich dann Tickets kaufen. Ich hatte den Voucher über das Bochumer Labor bekommen und war dann also auch einer der Glücklichen, der in diesen ersten zwei Voucher-Phasen, die es gab, ein Ticket bekommen konnte. Zumindest theoretisch. Denn auch ich bin in dieser ersten Phase leider leer ausgegangen. Das sah dann wie folgt aus. Man hat sich so zu einer bestimmten Zeit vor den Rechner gesetzt und wollte dann ein Ticket klicken. Und dann war man erstmal in einer Warteschlange und musste abwarten, bis man dran war. Und irgendwann waren dann die Tickets für diesen Termin verkauft und man hat keine weiteren mehr bekommen. Also dann mal zum nächsten Termin. Freunde und Verwandte angehauen, hey, komm hier bitte, klickt mal, setzt euch mit in die Warteschleife. Und tatsächlich hat es dann beim zweiten Mal geklappt und ich habe ein Ticket bekommen, aber ich habe gehört, in den zwei anschließenden öffentlichen Phasen, wo man also keinen Voucher benötigte, konnte man auch noch ausreichend Tickets bekommen. Die Tickets starteten bei 175 Euro und ein Supporter-Ticket hat 200 Euro gekostet. Man konnte also freiwillig mehr ausgeben, was ich in dem Fall dann auch gemacht habe, um jemand anders ein Ticket zum Beispiel zu finanzieren. Es gab also auch Tickets für Leute, die sich das zum Beispiel nicht leisten können und die würden dann darüber querfinanziert. Außerdem musste ein durchschnittlicher Ticketpreis von 180 Euro erzielt werden, um ja die ganze Veranstaltung in irgendeiner Weise lukrativ zu gestalten. Ja, das Ganze hat dann also irgendwie dann geklappt und ich hatte dann entsprechend die Tickets und Vorfreude. Dann bin ich irgendwann mit der Bahn angereist, hatte dann für eine normalerweise nur 3 Stunden Fahrt entsprechend hohe Verspätung, denn 150 oder 160 Minuten sind wir dann später angekommen, also dann locker über 5 Stunden Fahrt. Dachte ich mir schon, ach du meine Güte, jetzt kommen wir gar nicht mehr rechtzeitig an, aber es hat dann doch noch irgendwie geklappt, sodass wir dann an dem sogenannten Tag Null, also einen Tag bevor die offizielle Veranstaltung losgeht, kann man dann auch schon mal hingehen, sich sein Ticket oder Bändchen in diesem Falle holen, dass man wie bei so einem Festival ums Ärmchen packt man kann schon mal so ein bisschen rumlaufen und sich alles angucken. Und ja, das haben wir dann eben auch entsprechend gemacht. Ja, was gab es denn so alles für interessante Dinge auf dem Kongress? Natürlich neben vielen Hackerspaces, die alle möglichen interessanten Projekte dort gestaltet haben, überall blinkte es, überall konnte man eigentlich interessante Dinge entdecken, gab es ein Vortragsprogramm, es gab selbstorganisierte Sessions, nannte sich das, und auch die einzelnen Assemblies, also die Hackerspaces und Makerspaces, haben auch noch so ein eigenes Programm ein bisschen gefahren. Man konnte also eine ganze Menge dort entdecken, und ich greife mal so ein paar Dinge raus, die ich mitgemacht habe und die ich doch eigentlich ganz interessant fand. Kein Anspruch natürlich auf Vollständigkeit, es wird sicherlich auch nochmal eine ganze Ecke an Dingen geben, an die ich mich jetzt nicht mehr erinnere. Das eine war der sogenannte Faxgeräteclub. Das war eine Selbsthilfegruppe für verwaltungsnahe Menschen mit IT-Background, so nannte sich die ganze Veranstaltung, und war zunächst mal nur als kleines Treffen von, ja, eben Menschen, die in irgendeiner Form in der öffentlichen Verwaltung sind und dort mit IT zu tun haben, vorgesehen. Der geplante Saal war dann aber eben recht schnell proppevoll, und ja, so musste man dann eben schauen, wie man mit der Situation umgeht. Das hat auf jeden Fall viele Leute interessiert. Und tatsächlich waren auch viele Leute da, die aus sehr unterschiedlichen Bereichen gekommen sind. Also sowas wie aus der Lehre, wie jetzt zum Beispiel Professoren oder eben Lehrer. Tatsächlich aber auch sehr wenige Lehrer. Menschen, die direkt damit zu tun haben, also in Behörden zum Beispiel IT in irgendeiner Form umsetzen. Über Firmen, die für den Bund, Länder, Kommunen Software produzieren. Oder aber auch Consultants, die in irgendeiner Form eine Vermittlungsfunktion zwischen eben Firmen und den öffentlichen Behörden darstellen. Also das war eine recht bunte Mischung und Gemengelage, und daraus hat sich dann tatsächlich auch noch ein größeres Interessensfeld ergeben, sodass diese Veranstaltung dann nochmal stattgefunden hat. Für den Bereich Schule, Bildung, berufliche Bildung habe ich jetzt nicht so viel mitgenommen, außer eben dabei gewesen zu sein und mal tatsächlich auch so gehört zu haben, was noch hier und da an anderen Stellen passiert. Habe aber auch so ein bisschen festgestellt, dass der Bereich Schule wahrscheinlich noch ein bisschen stärker hinterherhinkt als andere Verwaltungen, also Behörden zum Beispiel, die noch, die im weitesten Sinne schon in irgendeiner Form digital arbeiten. Und da ging es dann eher zum Beispiel darum, sich über Schnittstellen Gedanken zu machen oder ob die Software jetzt nicht Open Source sein soll oder welche Formate man denn nun betreibt oder mit welchem Dienst man dann am Ende jetzt die Videokonferenz durchführt. Teilweise habe ich den Eindruck, sind Schulen dann auch so ein bisschen weiter hinten dran, und insofern war das nicht so ganz der Fokus, den ich da gesucht habe. Es war trotzdem eine spannende Veranstaltung. Eine weitere Geschichte, die in diese Richtung ging, war ein Podcast zum Thema Verwaltungsdigitalisierung, der im Sendezentrum aufgenommen wurde. Das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Man kann dort in dem sogenannten Sendezentrum, das war auch so eine Assembly oder ja, Zusammenschluss von interessierten Podcastern, da konnte man einfach hingehen, und da gab es dann so einen Tisch, und an diesem Tisch konnte man, wenn man sich vorher einen Termin geklickt hat, eine Sendung aufnehmen. Und ja, ein ehemaliger Schüler von mir hat da eine Sendung veranstaltet, an der ich dann auch teilnehmen durfte, die da hieß, wie kann eine Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland und Europa nachhaltig und bevölkerungsfreundlich gestaltet werden. Ging in verschiedene Richtungen. Ich hänge die Sendung einfach mal hinten dran. Ich hoffe, dass sie zeitnah fertig und geschnitten wird und dass sich das dann nicht zu weit hinauszögert. Also schaut mal hinten und guckt mal, ob in den Kapitelmarken jetzt diese Podcast-Folge dann auftaucht. Das sollte der Fall sein. Ich hänge sie dann einfach hinten dran. Das Spannende bei dieser Sendung war, dass wir die eigentlich erst nur als Zweiergespräch geplant hatten. Er selbst arbeitet, also der Podcast-Host Lukas Schieren arbeitet selbst, ich glaube, beim LVR in Köln, hat also da also auch mit Verwaltung und Digitalisierung und so zu tun. Und ich dachte, ich kann dann eben so eine Perspektive einbringen, die so den Schulkontext ein bisschen beleuchtet. Das Spannende war aber, dass dann, weil das auch in dem Fahrplan, also sozusagen in dem Veranstaltungsübersicht angekündigt war, haben sich noch ein paar andere Leute hinzugesellt. Ich glaube, drei Interessierte waren dann noch anwesend, die noch ganz andere Perspektiven einbringen konnten. Und die haben dann angefragt, ob sie als eigentlich nur Zuhörer reinhören konnten, konnten dann aber auch in ganz interessanten Diskussionen und Gesprächen da noch die ein oder andere Perspektive mit einbringen. Insofern war ich dann tatsächlich da an der Stelle so ein bisschen ruhiger und habe dann den interessanten Formulierungen der anderen gelauscht. Hört es euch einfach mal an. Ich habe es, wie gesagt, ganz ans Ende der Folge gepackt. Es gab noch eine andere, ich sag mal, Assembly, beziehungsweise einen Bereich, der da entstanden ist. Der hatte sich, glaube ich, auf dem letzten Vorort-Kongress gegründet. Das nannte sich Cyber4Edu, also quasi interessierte Eltern, Schüler, Pädagogen, Schulleiter waren dort angefragt, wie man jetzt Bildung irgendwie und Digitalisierung zusammenbringen konnte. Und das fand ich eben ganz gut. Die haben an jedem Tag, es ging über 4 Tage, einen anderen thematischen Schwerpunkt gepackt. Und Tag 1 war es die Grundschule, Tag 2 die Oberschule, nannte es sich, Tag 3 die Berufsschule und Tag 4 die Hochschule. Und am dritten Tag mit der Berufsschule war das natürlich besonders interessant, da unterschiedliche Lehrerinnen und Lehrer aus diesem Bereich zu treffen, um sich mal so ein bisschen über die Dinge, die in der Digitalisierung an der Berufsschule gut oder schlecht laufen, auszutauschen. Witzigerweise saß dann auch direkt neben mir und meinem Kollegen eine Kollegin aus Witten, also quasi um die Ecke, mit der wir uns dann auch noch ein bisschen intensiver austauschen konnten. Aber es waren auch noch ein paar andere Leute da, die so ein bisschen aus dem Bildungskontext, sag ich mal, sich geäußert haben. Und auch ganz interessant, eine Perspektive, die als Schüler eingebracht hat, der auch, ich dachte, ich gucke da einfach mal vorbei, der einen ganz interessanten Punkt brachte. Es ging also so ein bisschen auch darum, welche Systeme benutzen wir, welche Tools haben wir da, nehmen wir jetzt Teams, nehmen wir Taskcards, das ist so eine Variante von Padlet, nehmen wir ein ganz anderes Tool, nehmen wir OneNote oder. Und ja, für ihn war es so ein bisschen verwirrend, weil ja, es da keine richtige einheitliche Nutzung gab, sondern jeder Lehrer benutzt das quasi das Lieblingstool seiner Wahl und dann weiß man nie so genau, okay, wo wird das Ganze denn jetzt hier veröffentlicht und also da gibt es tatsächlich von der Seite sicherlich berechtigt eine Schwierigkeit der Übersicht, also wie kann ich das jetzt an einer Stelle irgendwie alles zusammenbringen, bin dann aber auch so ein bisschen beschränkt, wenn ich sehr tatsächlich geschlossene Plattform wie jetzt Teams habe, da eine einheitliche Aggregation irgendwie hinzubekommen, aber vielleicht wäre das mal so eine perspektivische Idee, wie man da solche Übersichten irgendwie schafft. Oder die andere Richtung wäre dann natürlich, es wird einheitlich irgendwie festgelegt, was denn jetzt verwendet werden soll oder nicht. Insgesamt stand natürlich auch so ein bisschen der Fokus Datenschutz und auch verteilte Infrastrukturen ein bisschen im Fokus, das liegt so in der Natur der Veranstaltung und auch des Publikums, was da so unterwegs ist, also der CCC und auch nahe Organisationen sind natürlich große Verfechter und Freunde von Open Source und insofern war das eben an der Stelle auch Thema. Und deshalb gab es da noch eine andere Veranstaltung, die direkt im Anschluss stattfand, die in diese Richtung ging. So direkt im Anschluss an die Veranstaltung, also quasi die Sprechstunde der berufsschulgeschädigten ITler, ging es um ein ganz interessantes Projekt, wobei es um die Anwesenheitserfassung von Schülerinnen und Schülern geht. Das ganze Tool nennt sich BINDA und der Entwickler war vor Ort und hat so ein bisschen das Tool vorgestellt, auch was so die Motivation dahinter war, wie man es benutzen kann, wie das Ganze finanziert war. Und das war tatsächlich ein ganz interessanter Einblick in, zum einen, wie finanziert man das Ganze? Da ist der Begriff des Prototype Funds gefallen. Das ist so eine vom Bund initiierte Stiftung für Projekte. Stiftung weiß ich nicht, aber es ist jetzt eine Möglichkeit, Geld abzugreifen für Leute, die eine coole Idee haben für ein Projekt und das dann dort lancieren und sagen, ich würde gerne das und das umsetzen, die pitchen das und dann kriegen die irgendwie so eine Anschubfinanzierung. Ich glaube, ist auch so ein halbes Jahr irgendwie gedeckelt und können da erstmal machen. Ja, und aus dieser Finanzierung ist dieses BINDA-Projekt dann hervorgegangen, was die Möglichkeit bietet, das war jetzt hier in so einem reformpädagogischen Kontext entstanden, Schüler, die zur Schule kommen und sich dann vor Ort erst entscheiden, mache ich jetzt Mathe, Deutsch oder Englisch, zumindest habe ich das jetzt so verstanden, wissen dann die Lehrkräfte nicht immer genau, ja, welche Schüler müssten denn jetzt hier eigentlich da sein, und deswegen gibt es da die Idee, dass die Schüler selber sich anmelden und ihre Anwesenheit erfassen. In diesem Falle wurde das über so einen QR-Code, der gescannt wird, realisiert, und ja, darüber wurde das ganze Projekt dann umgesetzt, oder dafür war es dann konzipiert. Was nicht so ganz in unseren Kontext reinfällt. Wir benutzen bei uns an der Schule und wahrscheinlich jetzt in vielen anderen Schulen auch so UNTIS für die Anwesenheitserfassung. Und da wäre es natürlich schön, ja, irgendwie auch eine Möglichkeit zu haben, schreibend da in diese Anwesenheiten hineinzugehen. Aber das gibt es wohl nicht. Geplant ist, so wie ich das verstanden habe, einen lesenden Zugriff von UNTIS zu realisieren, um zumindest den Stundenplan dort in dieses Tool hineinzubekommen. Aber zunächst mal grundsätzlich eine interessante Idee, dass es diesen Prototype-Fund gibt und dass es da heraus auch eben die Möglichkeit gibt, Software als Open-Source-Lösung zu erstellen. Ich glaube, das ist auch eine Grundlage oder Voraussetzung, dass die Software, die damit finanziert wird, im Anschluss dann auch als Open-Source-Lösung zur Verfügung steht. Also das ist dann auch tatsächlich möglich, das noch weiterzuentwickeln oder für sich anzupassen. Und generell ist das schon recht umfangreich. Ich hatte mir das Portfolio mal so ein bisschen angeguckt. Da gibt es also unterschiedliche Runden, in denen dann Geld ausgeschüttet wird. Jetzt gab es schon 14 Stück, und in jeder der 14 Runden wird ein ganzer Schwung von Projekten dann finanziert. Beim Durchklicken habe ich aber auch häufig dann, eher verwaiste Projekte oder noch nicht stark dokumentierte, wenn man es mal positiv auslegen möchte, vorgefunden habe. Ja, was ist noch dabei herausgekommen? Das gab noch ein Cyber-Lehrerzimmer. Das fand ich noch ganz interessant. Das gibt es sowohl als Hashtag in Fediverse, also CyberLZ nennt sich das Ganze, oder auch als Matrix-Raum. Matrix so als Messenger, der jetzt nicht auf eine Plattform beschränkt ist, sondern sich auf unterschiedlichen Servern verteilen kann, auch Verschlüsselung unterstützt und viele andere Dinge. Kann man sich vielleicht so ein bisschen wie Discord vorstellen, aber eben auch als Open Source und selbst zu hostende Variante bereitsteht. Ja, dort gibt es auf jeden Fall jetzt auch einen Matrix-Raum, CyberLZ, der auch von Cyber4Edu gehostet wird, und da kann man dann sich noch ein bisschen austauschen. Weiß noch nicht so genau, wo genau der Fokus liegt. Ich vermute jetzt mal, alle, die irgendwie mit IT zu tun haben und aus dem Bildungskontext kommen, aus diesen vier Sparten, die ich da genannt habe, aber das wird sich dann zeigen. Ich bin da jetzt mal rein in den Raum, habe den auch verlinkt, und ja, mal schauen, was daraus dann noch so weiteres entsteht. Ja, noch eine weitere Neuerung gab es bei dem diesjährigen 37C3, und zwar gab es auch die Möglichkeiten, Tagestickets zu erhalten. Traditionell gibt es dort den Junghacker-Tag schon, dass also an einem Tag auch Jugendliche und Kinder mal die Möglichkeit bekommen, auf dem Kongress herumzuschauen. Ich hatte sowieso den Eindruck, dass deutlich mehr Kinder auch außerhalb dieses Junghacker-Tages unterwegs waren. Aber explizit waren jetzt auch, und das hat mich natürlich besonders gefreut, Azubis aufgerufen und eingeladen, mal vorbeizuschauen. Deswegen gab es den Azuba-Hackerinnen-Tag, der am 29.12. war, und man konnte dann für ein kleines Geld sich den Kongress anschauen. Ob es da jetzt ein explizites Programm gab, habe ich jetzt nicht direkt wahrgenommen. Auch sind sie mir jetzt nicht besonders aufgefallen in irgendeiner Form, positiv oder negativ. Aber grundsätzlich finde ich es erstmal eine gute Idee, Azubis auch immer noch mitzudenken. Häufig hat man, ich sag mal, Studenten mit so auf dem Schirm, Schüler irgendwie auch. Und Azubi ist dann so dieses, ja, Sonstige, was man nur aus der Berufsschule kennt. Und deswegen finde ich das gut, dass da auch eine gewisse Sichtbarkeit bei dieser Veranstaltung entstanden ist. Und ich wünsche mir, dass das auch in den zukünftigen Jahren weiterhin so bleibt. Ich hatte so ein bisschen Werbung gemacht bei mir, bei meinen Azubis. Das Problem ist eben so ein bisschen, dass das zum einen in Hamburg stattfindet, ist also eine Ecke weg, und dann auch nur für einen Tag. Also schwierig, so für einen Tag dahin und dann wieder zurück und so. Andererseits, es gibt jetzt das Deutschland-Ticket, also warum nicht? Ne? Man kommt in ein paar Stunden eigentlich auch ganz gut nach Hamburg, könnte sich das Ganze angucken, und tatsächlich gab es auch die Möglichkeit, für, ich glaube, 5 € waren das pro Nacht, konnte man in so einer Turnhalle unterkommen. Also wenn man nur eine Schlafgelegenheit suchte und jetzt nicht Lust hat, da Hamburger Ticketpreise zu bezahlen, war das auch noch eine Gelegenheit. Ich hoffe, dass es das weiter gibt. Ja, was ist bisher denn so an Programm gelaufen. Ich hatte mir einen Vortrag oder zwei hatte ich mir vor Ort angeguckt. Einen Vortrag und ja, eine, ja, was war das? Workshop-Session, sage ich jetzt mal, oder interaktive Geschichte. Der Vortrag, den ich mir angeschaut hatte, war Hurra, die Welt geht unter. War konzeptionell ganz interessant, weil drei unterschiedliche Personen aus unterschiedlichen Perspektiven ja auf die nicht so tollen Entwicklungen, die sich jetzt abzeichnen oder schon abgezeichnet haben, geblickt haben. Und insbesondere der erste Beitrag hat mir sehr gut gefallen. Das war so die philosophische Perspektive, die so ein bisschen beschrieben hat, was sind jetzt sinnvolle Narrative, die wir erzählen können, um irgendwie damit umzugehen. Und da wurde das Christentum als Narrativ herangezogen und, ich sag mal, nerdgerecht und auch super schön in den Folien gestaltet dann aufgezeigt. Was ist das, was das Christentum jetzt als solches erfolgreich gemacht hat und vor allem über so eine lange Zeit am Leben erhalten hat. Also super Talk und insofern eine spannende Geschichte. Wer da Bock hat, kann sich das Ganze mal anschauen. Ich habe es verlinkt. Zweiter Vortrag, der mir sehr gut gefallen hat, war das, hieß so ein bisschen unscheinbar heimlich Manöver. War mal ein Talk von Arne Semsrott zu der Arbeit von Frag den Staat. Und ja, es ging so rund um das IFG, also Informationsfreiheitsgesetz. Jeder hat die Möglichkeit, den Staat nach Dokumenten zu fragen. Und ja, der war einfach super witzig gestaltet. Kann man einfach schön anschauen, wenn ihr da ein Interesse habt für so sozialpolitische Geschichten. Schaut mal, da ist einfach eine Menge Output entstanden und entsteht immer noch. Und das ist wirklich super spannend, sich das Ganze anzugucken. Kommen wir dann, ja, was war denn eigentlich so unser Beitrag? Ich war ja, wie gesagt, mit einem Kollegen da und noch einer ganzen anderen Reihe von weiteren Freunden und Bekannten. Ja, unser Versuch war es, dort mal eine Flipdot-Anzeige mal wieder zum Leben zu erwecken. Wir hatten mal von der Bogestra eine Reihe von Anzeigetafeln mit solchen Flipdot-Displays haben wir da bekommen. Das sind so kleine Plättchen, die sich entweder auf eine gelbe oder auf so eine schwarze Seite drehen können, in denen zwei Spulen magnetisiert werden und dann dreht es sich entweder in die eine oder in die andere Richtung. Und man kann da eben schöne Dinge mitmachen und anzeigen. Am ersten Tag hatte sie auch mal kurzzeitig funktioniert, dann aber leider irgendwie nicht mehr. Irgendein Hardware-Problem ist dann entstanden und hat dann dazu geführt, dass wir doch eine gewisse Odyssee hinter uns gebracht haben, dieses Ding zum Laufen zu kriegen. Am Ende lief nur, ich sag mal, die untere Hälfte und die obere Hälfte lief dann irgendwie nicht mehr. Da war dann ein Bauteil, beim Darlington Array, was Probleme bereitet hatte. Haben wir geschaut, okay, vielleicht finden wir dann ein Ersatzteil. Waren dann bei einer anderen Assembly und haben dann tatsächlich auch ein passendes Ersatzteil gefunden. Das hat aber irgendwie gar nicht geholfen nach dem Austausch, dass die Anzeige wieder funktionierte. Aber alleine ja, die Suche nach dem Bauteil, dann die Suche nach einer Möglichkeit, das auszulöten. Also scheinbar war das mit so einem einfachen Lötkolben nicht so möglich. Deswegen gibt es da so Heißluftdinger. Haben wir auch alles irgendwie dann bekommen. Aber naja, leider war es am Ende dann doch nur ein halbes Display. Ja, was wir aber mitgenommen haben, ist, dass es durchaus Interesse gefunden hat. Also es kamen immer mal wieder Leute dann vorbei. Wir hatten das bei der Assembly vom Labor platziert und gab immer mal wieder Gespräche auf andere Leute, die sich entweder dafür interessieren oder selber irgendwie so eine Anzeige in Betrieb nehmen möchten. Und deshalb sollen sie dann hoffentlich beim nächsten Kongress oder vielleicht auch schon vorher irgendwo wieder zum Einsatz kommen. Und ja, wir hoffen eben auf das Beste. Weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist, dass gar nicht so mit Technik, Gesellschaft oder Kunst zu tun hat. Es gab hier und da immer mal wieder verschiedene Brettspiele, die hier und da gespielt wurden. Entweder an den Assemblies selbst. Ich glaube, es gab auch eine Veranstaltung zu dem Thema. Es gab sogar ein Skat-Turnier, das erste Skat-Turnier auf der Veranstaltung. Und ja, so öffnet sich dann auch die Veranstaltung so ein bisschen in diese Richtung, was ich natürlich sehr begrüße. Wir selbst hatten auch ein paar Brettspiele mitgebracht und dann auch in der Runde da uns dann einen Ort gesucht, um ein bisschen zu spielen. Ist gar nicht so einfach, weil, naja, das Platzangebot ist dann doch eher beschränkt. Und gerade was so Sitzen, bequem Sitzen vor allem angeht, ist das Ganze so ein bisschen schwierig. Auf dem Boden hat man hier und da sicherlich Platz. Größere Aufbauten sollte man allerdings nicht mitnehmen. Wir hatten ein paar Brettspiele dabei, Five Towers, Spicy und noch ein was war das dritte Brettspiel? Genau, Mindbug nannte sich das. Das kriegt man irgendwie ganz gut in den Rucksack und kann das vor Ort eigentlich auch ganz gut spielen. Ich glaube, ein Siedler von Catan habe ich da noch irgendwo gesehen. Und es gab auch einen Bereich, der sich explizit an Jugendliche gerichtet hat. Die hatten auch noch größere Spiele dabei. Also Brettspiele war auf jeden Fall ein Thema. Weiterhin gab es, war Löten ein großes Ding. Also Löten mit den Lötkolben. Da gab es drei verschiedene Bereiche, die mir aufgefallen sind. Die Hardware-Hacking-Area, Blinken-Area und die Jugend-Assembly, die jeweils Lötplätze angeboten haben. Und man konnte hier und da auch entweder kleine Lötkits kaufen und direkt zusammenlöten oder einzelne Bauteile sich auch selber dann mitnehmen und zusammenbringen. Wenn man dann einen Platz bekommt, denn tatsächlich war es gar nicht so einfach, überhaupt da irgendwo einen entsprechenden Platz zu bekommen. Denn die Plätze waren einfach ja, sehr beliebt und man musste da schon wirklich so warten bis 10, 11, 12 Uhr, dann wurde es so ein bisschen leerer und dann hat man sicherlich auch einen Platz bekommen. Auch ein bisschen schwierig war das Engel, also das ist eine Veranstaltung, die sehr viel von Freiwilligen lebt und diese Freiwilligen werden Engel genannt. Und diese Engel können sich dann dort registrieren und verschiedene Aufgaben übernehmen. Das geht von, ich bewache irgendwie eine Tür, dass da keiner durchläuft, ich gucke, dass am Eingang die Tickets oder die Bändchen in dem Fall kontrolliert werden. Oder ich mache hier Audio und Video für die Vorträge. Da gibt es Aufzeichnungen. Es gibt auch eine Live-Übersetzung. Auch da kann man sich beteiligen. Was die Verpflegung angeht, was Getränke zum Beispiel, Kisten einsammeln und verteilen. Es gibt eine Küche. All das wird von Engeln betrieben. Und ja, tatsächlich gab es extrem viele Engel, die sich registriert haben. Aber leider eben auch nicht so viele Schichten, in denen man etwas hätte machen können. Denn ja, viele Schichten, also Arbeiten, waren dann schon ruckzuck vergeben. Und insofern gab es da nicht so viel, was man hätte machen können. Ja, was bleibt zu sagen? Ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Kongress. Hänge jetzt hier noch hoffentlich die Podcast-Folge für die Verwaltungsdigitalisierung hinten dran. Und hoffe, euch geht es soweit gut. Ihr seid gesund und munter. Und ja, verbleibe deshalb mit den besten Grüßen. Mal schauen, wann die nächste Folge kommt. Ich wage es nicht zu versprechen, wann, aber tot ist der Kanal auf jeden Fall nicht. Eventuell bleiben die Abstände etwas größer oder kleiner. Mal schauen, behaltet es auf jeden Fall in eurem Podcatcher, denn die Webseite gibt es weiterhin. Und na, vielleicht habe ich jetzt mal wieder Lust, ein paar neue Folgen aufzunehmen. Also gehabt euch wohl, bleibt gesund und munter und wascht euch immer schön die Hälfte. Bis dann und tschüss. Herzlich willkommen zur zweiten Episode meines Podcasts Barlog Podcast. Heute zum Thema, wie kann eine Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland und Europa nachhaltig und bevölkerungsfreundlich gestaltet werden. Und an dem Mikrofon begrüßen euch Lukas, einmal ich, bin IT-Mensch und Journalist und noch am Mikrofon habe ich Marco. Ja, hallo, Marco Bakera, ich bin aus dem Bereich berufliche Bildung, komme von einem Berufskolleg aus Bochum. Und ja, danke, dass du mich eingeladen hast hier. Gerne. Diese Episode ist hier aufgezeichnet am 28. Dezember 2023 beim Sendezentrum hier auf dem 37C3 in Hamburg. Und ich würde jetzt auch schon einsteigen wollen. Das erste Thema, was ich in dieser Episode hier behandeln möchte, ist, wie steht es aktuell um die Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland, im Besonderen unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit? Und ich würde zunächst einmal anfangen mit der allgemeinen Verwaltung. Da gibt es das Dashboard Digitale Verwaltung. Kennst du das, Marco? Nee, habe ich bisher noch nicht von gehört, aber genau. Ist es gut? Ja, also es gibt einen guten Überblick über zum Beispiel digitale Services, wie viele Länder und Kommunen jetzt OZG-Leistungen, also Leistungen nach dem Online-Zugangsgesetz, abbilden und anbieten. Und das auch teilweise flächendeckend. Dazu später mehr. Aber auch zum Beispiel die Bund-ID. Das sind dann interessante Informationen zur Bund-ID. Wie viele registrierte Nutzende es zum Beispiel gab jetzt vom Juli 2020 bis Dezember 2023. Das sind etwa 3,5 Millionen. Wahrscheinlich auch der meiste Teil durch die Geschichte mit dem Studienrabatt, was da konstruiert wurde, dass man sich mit der Bund-ID registrieren musste und allem drum und dran. Wahrscheinlich die meisten davon. Das ist also das, was ich mit meinem elektronischen Personalausweis bekomme? Nein, also das ist nochmal ein gesondertes Konstrukt. Das geht mit dem Online-Ausweis, aber das ist dann ein sowas wie das Serviceportal NRW, was es gibt. Also wo dann die ganze Kommunikation drüber läuft, die Authentifikation. Genau, id.bund.de ist das, glaube ich, ist, glaube ich, die ID. Mhm. Und meine Erfahrung, ich habe die auch ein, zwei Mal getestet, das ist schon ganz ordentlich, was man da gemacht hat. Durchaus ein Leuchtturmprojekt in der Verwaltungsdigitalisierung. Aber es geht noch teilweise weiter. Man hat mittlerweile sogar einen eigenen Studiengang, zum Beispiel in Freiburg, zum Thema Verwaltungsdigitalisierung. Den Studiengang Verwaltungsdigitalisierung. Hättest du gedacht, dass es den irgendwann geben wird? Nee, bisher nicht. Weißt du was über die Inhalte, über die Dauer? An wen richtet sich das? Ist das, gibt es da irgendeinen Abschluss? es gibt, also... Ist man dann Master auf Verwaltungsdigitalisierung oder? Jein. Es sind 3 Jahre, meine ich, habe ich gelesen, dass es dauert. Es ist vergleichsweise teuer, aber es ist interessant. Es wird als Studiengang deklariert. Die Aufmachung ist aber irgendwie nicht so ad hoc einfach zu lesen, weil es ganz komisch aussieht hier mit Teilnahmezertifikat. Aber interessant. Es scheint aber ein vollwertiges Studium zu sein. Ansonsten würde irgendwie die Bezeichnung Studiengang... Also habe ich noch nie von gehört tatsächlich, aber bin ich auch nicht so drin in der Vorbereitung jetzt so auch noch nicht. Ja, okay. Genau. Das nächste in dem Bereich, wenn es um digitale oder Verwaltungsdigitalisierung geht, sind so Dinge, zum Beispiel hat man es jetzt bei der Corona-Pandemie gesehen, mit der Digitalisierung der Gesundheitsämter, was ja auch Teil der Stadtverwaltung ist, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Mhm. Also mit den ganzen Faxgeräten, ich meine, du wirst es sicherlich in Bochum auch erlebt haben, dass das teilweise sehr verspätet kam und all mit der ganzen Hektik um das Fax, dass es nicht funktioniert hat und die IT und es nicht. Digital ordentlich in irgendeinen strukturierten Daten oder sowas übermittelt worden werden konnte. Und das ist nur ein Beispiel, wie es laufen kann. Das hat die Corona-Pandemie gezeigt. Also, aber man sieht auch, zum Beispiel, es gibt dieses Prinzip einer für alle. Das heißt, eine Kommune, ein Land entwickelt eine Verwaltungsdienstleistung nach dem Online-Zugangsgesetz für alle Kommunen. Das heißt, man kann die dann entweder das Land, Bundesland für dasselbe Bundesland oder eben bundesweit. Naja, das erweist sich immer häufiger als ein Prozess, der nur für eine Kommune oder vielleicht maximal zwei passt, aber dadurch, dass die Kommunen teilweise sogar in demselben Bundesland so verschieden sind, was ihre IT-Infrastruktur angeht, passt das häufig gar nicht. Das heißt, die entwickeln teilweise eine Lösung, die ja dazu führt, dass man immer nur Insellösungen hat, weil die nicht bei derselben Verwaltung. Hast du da ein Beispiel für so eine, wo das mal vielleicht geklappt hat? War das? Also, naja, wo es... Weiß nicht, Hundesteuer oder Ummeldung oder sind das solche Prozesse, solche Verfahren? Ich überlege gerade, ob ich einen konkreten Fall habe, wo es gut funktioniert. Weil du hast jetzt irgendwie gesagt, dass es da Fehlschläge gibt und dass das irgendwie nicht funktioniert, aber ist es jetzt ein technisches Problem oder ein organisatorisch oder juristisches? Ich glaube, teilweise ist es beides. Also, ich meine, wir haben es in anderen Bereichen auch. Ich schaue mir gerade hier, ich hatte noch eins mir rausgesucht gehabt, ich suche es eben, welches es war. Weil die Idee ist ja erstmal irgendwie nicht schlecht, dass man so quasi, wenn man ähnliche Verfahren hat und sagt, irgendwie einer kümmert sich irgendwie drum und die anderen übernehmen das dann. Ja, vom Grundsatz her ist das auch in Ordnung. Das würde ja auch funktionieren, wenn alle IT-Infrastruktur in den ganzen Behörden einheitlich strukturiert wäre und sei es nur in einem Bundesland strukturiert wäre. Nach demselben Schemata, dass wenn man das in Behörde X entwickelt, dass auch in Behörde Y im selben Bundesland funktioniert. Aber auch das ist schon alleine ein großes Problem. Also ich hatte mir jetzt hier nochmal das angeschaut gehabt, wo ich mir das durchgelesen hatte. Da ist es so, dass in dem Fall der Bundesrechnungshof immer moniert, diese EFA, also eine für alle Anwendungen, die fressen nur Geld, aber am Ende kommt da nichts raus, wovon mehr als eine Verwaltung profitiert. Und teilweise in der Verwaltung, wo das eingesetzt wird, auch da ist das immer so ein Für und Wider, ob das jetzt richtig funktioniert. Also geht man jetzt davon ab oder ist das... ich weiß nicht, ob das, wie das auf politischer Ebene entschieden wird am Ende, ob man jetzt sagt, okay, man hört damit auf oder man sagt, man guckt, dass man den Prozess umstrukturiert. Ja, wir haben hier am Podcast-Tisch eine Meldung dazu. Vielleicht kann ich was dazu sagen. Mein Name ist Ralf Knobloch und ich glaube, dass jetzt mit dem EFA-Prinzip, eins für alle, dadurch, dass man den IT-Planungsrat mit auch eigenen Budget ausgestattet hat, dass jetzt mehrere Verfahren, die noch offen sind nach Online-Zusatzgesetz, Online-Zugangsgesetz, dass diese jetzt zentral entwickelt werden und dass dadurch eine stärkere Nachnutzung dieser Verfahren möglich ist. Es gibt zum Beispiel auch Steuerverfahren, die von einigen Bundesländern übernommen worden sind oder Grundbuchverfahren, das elektronische Grundbuch, das weiß ich zum Beispiel, das wird in Sachsen, Hessen, Thüringen und auch Bayern genutzt. Oder auch die Bayern-ID wird zugunsten der Bund-ID aufgegeben. Ja, also es sind schon Beispiele, die Nachnutzung oder für Nachnutzung da sind. Und durch die zentrale Koordinierung von Budgets und Projekten über den IT-Planungsrat soll das verstärkt werden. Aber weißt du, was die Ursache war, dass es jetzt Probleme gegeben hatte? Also was waren das jetzt technisch, organisatorisch, rechtlich? Oder? Also ich denke sowohl als auch, das ist eine Vielzahl von Ursachen. Okay. Ich kann das nicht im Einzelnen oder nicht an Beispielen aufzählen, aber ich glaube, es sind sehr viele. Der föderale Charakter ist auch ein Grund, die Vielfalt, die wir uns ja da gegeben haben mit den Bundesstaaten. Aber es gibt genauso viel, dass nicht genug IT-Fachleute von denjenigen, die die Prozesse digitalisieren wollen. Ja, nur wenn ein Prozess, der digitalisiert wird, genauso digitalisiert wird, wie er bis jetzt läuft, dann ist meistens keine Verbesserung gegeben, sondern mit Hilfe der Digitalisierung sollen ja auch Prozessvereinfachungen, Prozessverstärkung stattfinden. Und ob das immer in dem erforderlichen Maße erfolgt ist oder sehr oft sind auch nur Frontend-Digitalisierung gemacht worden und es fehlte dann der Backend-Anteil. Es nützt also nichts, PDFs dann zu haben, die ich per Mail hin und her schicke, sondern der Backend-Anteil muss eben auch für Datenverwaltung zusammengeführt werden. Ein großes Thema ist auch der Registerzensus. Der wird ja bis 2031 laufen, wo dann die Daten von Bürgern zum Beispiel oder Bildungsdaten auch erfasst werden, ohne dass man Umfragen macht. Bis jetzt werden ja Bevölkerungsdaten im Registerzensus oder im Zensus durch Umfragen erhoben ja, und hochgerechnet. Das soll dann komplett erfolgen, indem alle Quellen und Senken dann bis 2031, so lange ist das geplant, also sozusagen im Registerzensusgesetz umgesetzt werden, sodass eine Abfrage an die Bürger nicht mehr notwendig sein soll. Und das wird dann natürlich auch eine gute Eingangsvoraussetzung für Daten, Quellen und Datensenken für andere Verfahren sein. Ich habe da mal eine Nachfrage. Also du meinst jetzt vom Grundsatz her, dass das EFA, der Prozess des EFA-Prinzips dann geupdatet wird und dass es dann die Akzeptanz und die Adaptionsmöglichkeiten für die öffentlichen Verwaltungen verbessert werden? Ja, die Nachnutzung einer für alle heißt das ja, soll verstärkt werden und dadurch, dass das Teil der Gelder in stärkerer Hand beim IT-Planungsrat sind, kann man das auch besser durchsetzen, sodass Mitmacheffekte von einzelnen Bundesländern, die Teilgelder dazu steuern, dann gegeben sind. Und ich glaube, das könnte eine Verbesserung sein. Allerdings ist ja das Online-Zugangsgesetz Version 2.0 noch nicht in Kraft. Das muss ja noch in Kraft gesetzt werden erst noch. Ja. Woran es da liegt, das weiß ich nicht. Ja, ich glaube, da ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile noch schon im Bundestag komplett durch ist. Ob es jetzt im Bundesrat liegt, da bin ich mir ehrlicherweise auch gerade nicht sicher. Ich glaube, es muss eventuell sogar noch eingebracht werden. Ich höre gerade in der ersten Lesung, dürfte das... Ja, hallo, mein Name ist Yvonne Rowold. Ich komme aus Nordwestmecklenburg und ich beschäftige mich auch mit der Verwaltungsdigitalisierung. Und deswegen weiß ich, dass es leider erst in der ersten Lesung ist und es ist jetzt in der Beratung und es leider noch nicht verabschiedet, obwohl es ja Oktober geplant war. Okay. Ich wollte ein positives Beispiel bringen, wenn ich das noch darf. Ja, gerne. Ja, also weil wir haben uns in Nordwestmecklenburg zufälligerweise davor mit dem Bauantragsverfahren beschäftigt gehabt, komplett. Und das ist wirklich dieses EFA-Beispiel, wo man auch zeigt, dass es funktioniert, dass du das auf die Länder, weil es ja Länderbauordnungen gibt, auch anpassen kannst. Und ich muss ehrlicherweise sagen, so aus der Landkreisebene war ich erstaunt, wie aufwendig das ist, diese sich zusammenfinden in der Ebene des Bundes und der Länder, überhaupt erstmal zu klären, wie kann das funktionieren. Und da ist ja viel Zeit ins Land gegangen, im OZG, dass man erstmal dieses EFA-Prinzip entwickelt hat, dass sich erstmal die Länder finden mussten, dass sie irgendwie miteinander ihre Verträge machen durften, und dann steht man so als Kommune und sagt, ja, ich möchte auch, und dann ist die Zeit rum. Aber gerade bei den Bauvorschriften ist es ja extrem. Jedes Bundesland hat ja eigene Bauvorschriften in anderer Ausprägung. Ich habe aber die Musterbauordnung, ne? Und da ist schon vieles relativ angelehnt, und genau das ist ja die Frage, wie schaffe ich es, so eine Bausteine zu entwickeln, dass ich das nachnutzen kann? Also sprich Standardisierung, möglichst irgendwelche Bausteine so reinnehmen, dass ich dann sagen kann, okay, brauche ich eine Bauzeichnung? Ja, nein, so ungefähr. Und da sind viele Details. Eben Bund-ID hatten wir ja eben auch schon gehört. Also dass man sagt, das muss über mehrere Bundesländer funktionieren können, dass ich das auswechselbar gestalten kann. Also so nach dem Konzept meinst du jetzt, dass man eben hingehen kann und sagen kann, okay, in ein Dropdown-Menü, okay, und dann kann jede Kommune sagen, das brauche ich, das brauche ich nicht. Das ist mein Wunschtraum, ja. So weit sind wir natürlich nicht. Ne? Aber wir haben das eben bei der Baugenehmigung haben wir es wenigstens, dass wir es aufteilen können auf die Bundesländer. Aber fängt natürlich an, sobald ich die nächste Leistung nutzen möchte, fange ich wieder an, beim anderen Bundesland mir was anzuschauen und muss da auch wieder Bausteine zusammensuchen. Und ich hoffe dann immer, dass es wenigstens parallel verwendbare Bausteine gibt, also jetzt dieses Beispiel Bund-ID. Es ist egal, ob ich jetzt eine Leistung aus Bayern nutze oder eine Leistung aus Schleswig-Holstein oder aus MV. Da darf ich ja wenigstens überall die Bund-ID mit einbinden. Trotzdem habe ich einfach unterschiedliche Plattformen, und das ist das, was du vorhin sagtest mit der IT. Ne? Also, dass du sehr unterschiedliche Grundlagen hast, und sobald wir ins Backend gehen und du dir die Fachverfahren anguckst, schwierig. Ja, das ist richtig. Also ich weiß es selber aus eigener berufliche Erfahrung, dass die Verwaltung teilweise auch, also wir haben bei uns eine IT-Infrastruktur, die ist beim Partnerverband in Westfalen-Lippe gar nicht gegeben. Also die ist anders strukturiert, auch schon organisatorisch anders strukturiert, komplett, und deswegen können Sachen nicht adaptiert werden. Aber wir sind ja hier auf dem Kongress, ne? Also Dezentralisierung funktioniert, ne? Das ist richtig, vom Grundsatz her ist das richtig. Genau, ja, ansonsten habe ich hier noch auf den Punkt, der Deutsche Städtetag hatte moniert, dass es bei der Verwaltungsdigitalisierung häufig so ist, dass man einfach analoge Prozesse nimmt und digitalisiert. Dann hat man alte, schlechte Verwaltungsprozesse digitalisiert, aber am Ende nichts gewonnen. Und na, hier die Verena Göppert, die stellvertretende Städtetag-Hauptgeschäftsführerin, sagte, Zitat, Bund und Länder haben ihre Bereitschaft untermauert, gemeinsam mit den Kommunen die Verwaltungsdigitalisierung voranzubringen. Diese Kooperation in Form eines Kommunalpaktes war überfällig. Jetzt muss die Vereinbarung mit Leben gefüllt werden. Es ist halt eben, das merke ich auch selber, wenn ich mal irgendwie schaue, ich möchte irgendwie gucken, irgendwas beantragen, und da muss man ellenlange Sachen machen. Beispiel ist das Führungszeugnis. Beim Führungszeugnis ist es so, da kann man sich mit der Ausweis-App anmelden. Das geht auch alles soweit bis zum letzten Schritt. Bis zum letzten beiden Schritten. Bis vor kurzem war es so, das Bezahlen ging über das alte Giropay. Und das hat nicht jede Bank. Das neue Giropay ist ein bisschen einfaches Verfahren. Das geht besser. Da haben sie jetzt umgelenkt oder haben umgestellt. Und der zweite Punkt bei dem Führungszeugnis, was würde ich jetzt vermuten aus alten Prozessen daher kommt, man muss eine eidschattliche Versicherung abgeben über die Richtigkeit der Daten. Da kriegt man eine PDF, das darf man ausdrucken, unterschreiben, einscannen und anhängen. Da gibt es keine Möglichkeit, irgendwie das zu unterschreiben. Das fand ich irgendwie ein bisschen sinnbefreit, einen digitalen Prozess zu haben, in dem man dann ein PDF hat, das nicht irgendwie digital unterschreibbar ist oder sonst was, sondern man muss es ausdrucken, einscannen und dann. Aber vor den Hürden stehen wir ja täglich. Also, dass du die alten Gesetze hast, du willst digitalisieren, und es kommt ständig einer und der will eine Unterschrift. Und dann fragst du immer, wieso denn eine Unterschrift? Ja, also die Unterschrift ist ein K.O.-Kriterium. Entweder man baut da irgendwie den Ausweis rein und keiner nutzt es, oder ja, man lässt es. Oder man versucht eben, das ohne Unterschrift hinzubekommen. Ja, es würde zum Beispiel Sinn machen, wenn man zum Beispiel eine qualifizierte elektronische Signatur mit seinem Ausweis abgeben könnte. Aber wer nutzt das? Ja? Da gibt es jetzt von der EU eine Gesetzesinitiative, genannt EIDAS 2. Die Verordnung, die ist sozusagen durch den Technischen Rat am 7. Dezember diesen Jahres durch. Und mit EIDAS 2 wird es ja dann auch digitale Identitäten geben, europaweit, an denen man sich bis Ende 2027, das sieht das Gesetz vor, in Europa sozusagen irgendwo registrieren kann und alle Verfahren mit seinem Ausweis oder mit seiner Identikarte europaweit durchführen kann. Dazu gehört natürlich noch viel Umstellung und ein bisschen einen Rückschlag gab es ja auch diesen Monat. Es wurde ja die EIDAS weiter, also die ID, also von dem Personalausweis, die ID-Fertigstellung, die wurde ja aufgrund des Budgetmangels erstmal ruhen gelassen. Und das hat mit der Ausweis-2-Funktion zu tun. Und wenn auch in EIDAS abgeleitet, vielleicht aus der Identity Card, sozusagen Security-Niveau hoch oder Schutzniveau hoch, ja, ich eine qualifizierte elektronische Signatur ableiten will, die vielleicht auch der Bürger nutzen kann, also auf Bürgerebene und auf Company-Ebene, also für juristische Personen, dann würde das die Prozesse in der Verwaltungsdigitalisierung enorm beschleunigen. Aber ich glaube, hier muss mit der EIDAS-2-Verordnung auch noch einiges in Deutschland gemacht werden, aber aufgrund dessen, dass es in der EU beschlossen wird, ist es ein europäischer Handlungsrahmen, der natürlich unsere Digitalisierung in Deutschland massiv beeinflussen wird. Ja, ist das Konstrukt gewesen, was durch das EU-Parlament gegangen ist, was mit den RUT-Zertifikaten zu tun hat, oder ist das nochmal etwas anderes? Das ist etwas anderes. Okay, also vom Grundsatz her erst einmal die EID, EIDAS-Verordnung auf EU-Ebene, die regelt das mit den qualifizierten elektronischen Signaturen. Ja, und dann wird auch ein EUDI-Wallet eingeführt, ein European Digital Identity Wallet, nennt sich das. Das wird auf freiwilliger Basis sein, sowohl auch für juristische Personen, also Companies, Organisationen, als auch für den Einzelnen, die Privatpersonen. Und das ist eine Kann-Funktion. Es wird dann in Europa pro Land entweder eine Digital Identity Wallet geben oder vielleicht auch private Anbieter und sogenannte Trust Provider. Eins wird mit Sicherheit die Bundesdruckerei sein, die heute schon auch den elektronischen oder den Personalausweis rausgibt. Und diese Trust Provider müssen sich natürlich noch etablieren. Da gibt es sehr viele, mehrere Use Cases, der digitale Führerschein oder Kontoanmeldung, die dann damit umgesetzt werden können. Auch Bezahlfunktionen soll das European Digital Identity Wallet haben. Da ist aber noch nicht entschieden in Deutschland, ob das vom Staat kommt oder ob das von privaten Anbietern kommt. Das ist noch offen. Und wann es kommt, ist das schon? Dass es kommen wird, wenn es kommen muss, ist bis 2027 spätestens. Okay. Aber wie lange sollen wir warten? Also ne, wir haben irgendwie 2015 mal mit dem Bauantrag angefangen und haben gesagt, okay, wir können hier Theorie schreiben, irgendwelche Hefte vollschreiben und dann haben wir nichts fertig. Und ich glaube, wirklich gut wird es ja erst, wenn man es in die Wirklichkeit bringt und das gegenpuft. Ne? Also dass man wirklich daran arbeitet und weiterlernt. Und Bauantrag ist so ein klassisches Beispiel. Wir haben damals Prozess aufgenommen und dann ging es darum, ja, wer unterschreibt eigentlich? 2 Unterschriften müssen drauf sein und brauche ich die eigentlich? Weil das weiß die Behörde nicht, wer als erstes unterschreibt oder als zweites. Wir kennen aber ganz genau den Entwurfsverfasser. Und ehrlicherweise wollen wir ja eigentlich auch nur die Unterschrift des anderen, damit da wirklich bezahlt wird. Wir beweisen das seit 2020, dass man das nicht braucht. Also ich brauche da keine digitale Unterschrift. Ne? Also es reicht einfach, wenn man das verifiziert, dass die beiden sich kennen, einen kollaborativen Antrag stellen können. Und dann ist es für uns auch gut, das funktioniert. Und genauso könnte ich das theoretisch bei vielen anderen Prozessen auch sehen. Lass uns doch diese hohen Level wegnehmen. Also ich brauche die für manche Dinge bestimmt und wenn ich einen neuen Ausweis will oder sowas. Aber viele Dinge könnten wir viel einfacher machen, wenn wir einfach gucken würden und wirklich Gesetze entschlacken und sagen würden, wie funktioniert es denn eigentlich im Digitalen? Ich bestelle ja auch täglich irgendwas im Netz. Vereinfachen, Bürokratie entschärfen, ja. Das könnte man machen, ja. Aber da müsste juristisch noch was geändert werden, sozusagen. Im Moment gibt es tatsächlich dann irgendwie die Hürde, die das... Verwaltungsverfahrensgesetz und dann steht drin, schriftlich muss mit einer qualifizierten Signatur ersetzt werden. Warum? Also, ne? Also wozu brauche ich das schriftlich? Manchmal ist es nur drin, weil man immer schriftlich geschrieben hat, statt Textform oder irgendwie. Also nach dem Prinzip von wegen, man hat alte Verwaltungsprozesse einfach 1:1 ins Digitale übersetzt, Was mir kam bei dem, was du gerade meintest mit dem Online-Aus, mit dem elektronischen Führerschein, da gab es ja in Deutschland auch eine Initiative, die ist aber kläglich gescheitert. Ja, das war vom Bundeskanzleramt ins Leben gerufen seinerzeit und dort hat man mit dezentralen digitalen Identitäten hantiert, aber die Umsetzung war aus meiner Sicht nicht ganz erfolgversprechend. Ich hoffe, dass man sich technologisch jetzt auf EU-Ebene eventuell auch wieder für Decentralized Identities entscheidet, weil das gibt die Möglichkeit, dass der Bürger, beziehungsweise das, es wird ja mal von Selbstsouveränität, auch von großer Datensouveränität gesprochen. Und Self-Sovereign Identities, ein internationaler Standard vom B3C, letztes Jahr 2022 im Juli verabschiedet, kann man nachlesen. Und diese Technologie, da hat sich auch die Deutschland AG eine eigene europäische Genossenschaft gegründet, die diese Technologie, Decentralized Identities, anbietet. Da sind führende Banken dabei, da ist Telekom, Deutsche Bahn, auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist dabei, Nordrhein-Westfalen, einige Ministerien, auch die Bayerische Digitalministerium, Bosch, ING Bank, Commerzbank, Deutsche Bahn, Deutsche Post, Siemens, Mercedes, die diesen Standard der Decentralized Identities unterstützen. Ich hoffe nur, dass das auch als Technologie dann in der EU umgesetzt werden kann oder umgesetzt wird. Und es gibt auch schon erste Euro-Wallets, sage ich mal, Eudi-Wallets, Entwürfe, die Lissi GmbH, die zum Beispiel das umsetzt in Frankfurt, auch war ein Förderprojekt vom BMWK, hier genau, sichere digitale Identitäten. Und da hoffe ich, dass das Einzug findet dann auch in der Verwaltungsdigitalisierung. Denn diese Technologie hilft, dass der Bürger wieder Herr seiner Daten ist und selbst entscheiden kann, wann er wo welche Daten preisgibt. Auch zum Beispiel die Altersangabe, da wird Technologie eingesetzt. Ich muss ja nur prüfen, ist derjenige 18? Ja, nein. Ich muss nicht seine Anschrift, sein Geburtsdatum kennen. Hauptsache er ist 18. Das kann er nachweisen. Diese Technologie nennt sich Zero-Knowledge-Proof-Technologie. Kommt auch ein bisschen aus der Blockchain-Technologie. Aber die Verfahren sind fertig, die sind reif, die könnten eingesetzt werden. Ich hoffe, dass die EU sich dafür entscheidet. An dieser Stelle eine Anmerkung aus der Nachbereitung dieser Podcast-Folge hier. Das, was Ralf hier gerade eben über die selbstbestimmte Identität, abgekürzt mit SSI und der European Digital Identity Wallet, auch EU-ID-Brieftasche genannt, gesagt hat, wird von Fachleuten als sehr kritisch und auch gleichzeitig als sehr gefährlich angesehen. Denn es zeigt sich, dass das, was Ralf hier gerade eben geschildert hat, doch der Sachverhalt mit den Root-Zertifikaten von der EU ist. Also das, was ich explizit nachgefragt habe und er das verneint hat. Einen, wie ich finde, guten Beitrag von Heise Online zu diesen beiden Themen habe ich euch in die Shownotes gepackt und nun geht's auch schon weiter mit der Podcast-Folge. Ja, wobei Blockchain ist ja beim Führerschein besonders gescheitert, weil auch Experten gesagt haben, Blockchain ist für diesen Anwendungsfall und auch für viele andere. Ich muss dezentrale Identitäten nicht Blockchain-basiert oder Distributed Ledger-basiert machen, die kann ich auch anders ableiten oder anbieten. Und das ist das, was wir, deshalb gibt es ja einen Standard, der Interoperabilitätsstandard, auch der Interoperabilität absichert. Und deshalb ist es nicht Blockchain zwingend, wie es sein muss. Okay, ich würde dann jetzt einen Schritt weitergehen. In diesem vorhin angesprochenen Dashboard Digitale Verwaltung, DDV, geht es auch darum, da wird aufgelistet, wie viele OZG-Leistungen flächendeckend verfügbar sind. Und wenn man sich das anguckt, dann sieht man, dass Bayern in dem Fall laut dem Dashboard, die sind, die am meisten OZG-Leistungen flächendeckend als Online-Dienst verfügbar haben. Gleichzeitig ist es so, dass zum Beispiel Nordrhein-Westfalen mit über 260, in dem Fall 266 genau, OZG-Leistungen in Kommunen hat, in einzelnen Kommunen, die aber nicht flächendeckend über das gesamte Bundesland verfügbar sind. Das ist ganz interessant, wenn man sich das Dashboard mal anguckt, dann sieht man, dass es bei vielen Dingen, also wenn man das allgemein sieht, doch, es ist irgendwo traurig, weil das beste Bundesland knapp die Hälfte etwa umgesetzt hat von den 575, die es gibt. Auf der anderen Seite, naja, es sind halt Verwaltungen immer noch. Und da merkt man leider, dass es immer hakt. Woran auch immer ist dann teilweise... Ich glaube, Bayer macht das ganz gut. Da läuft die Landesebene ganz gut mit der kommunalen Ebene zusammen. Ne? Und das ist so ein Punkt, wenn das nicht wirklich funktioniert, dass da gut zusammengearbeitet wird, dann wird es schwer. Also wenn du quasi gegen Windmühlen anarbeiten musst, anstatt gemeinsam was zu schaffen. Ja, ich glaube auch, dass du in anderen Bundesländern durchaus gute Strukturen hast. Es hier aber häufig daran hakt, entweder weil dann noch Gesetze innerhalb des Bundeslandes aktualisiert werden müssen, weil es ein Landesverfahren ist, ein Fachverfahren, und das dann irgendwie angepasst werden muss oder hier Schnittstellen angepasst werden muss, damit das komplett medienbruchfrei funktioniert. Das ist ja häufig das Problem. Na, das fängt schon an, eben auch bei den OZG-Angeboten, dass ich die nicht nutzen darf, solange mein Land das nicht unterschrieben hat. Na, also das ist schon so der erste Schritt, wo ich sage, toll, da ist was da, aber ich darf es erstmal nicht nutzen. Und dann wird es, bei uns ist es in MV so, unser Land prüft das dann und sagt, ja, das wollen wir dann gerne machen, dann unterschreiben die. Und dann muss erstmal ein Pilot gesucht werden und so weiter. Also das sind, die Konzepte sind gut, die Methodik, wie wir das jetzt machen wollen, aber diese 5 Jahre für das erste OZG waren zu kurz. Man hat erst in der Zeit diese Methodik entwickelt und jetzt ist es da und jetzt müssten wir eigentlich mal durchstarten. Jetzt wird schon wieder alles in Frage gestellt. Und ich hoffe, dass dieses OZG-Änderungsgesetz dann mal auch durchkommt, damit wir dann konzentriert an diesen, ob die jetzt Boosterleistungen oder Fokusleistungen sind, auch mal dran arbeiten, dass sie wirklich in der Fläche ausgerollt werden. Ja, genau. Ich würde jetzt zum Punkt Nachhaltigkeit kommen. Das ist durchaus richtig, was du sagst. Zum Thema Nachhaltigkeit habe ich 3 Punkte hier stehen. Und zwar zum einen die kleine Anfrage von der Abgeordneten Anke Domscheit-Berg, wenn ich mich richtig Erinnerung habe, läuft die hier auch auf dem Kongress irgendwo rum, sowie von weiteren Mitgliedern des Deutschen Bundestages aus der Fraktion Die Linke von aus dem August 2023 mit dem Thema, mit dem Titel Status Quo und Fortschritt bei der Nachhaltigkeit der Informationstechnologie des Bundes. Und in dieser kleinen Anfrage wird deutlich, dass es um die Nachhaltigkeit der Bundes-IT ja, gar nicht so gut steht, wie man denken könnte. So zum Beispiel hat man 2020 festgestellt auch, dass der Bund 177 Rechenzentren hat, davon aber eins als besonders umweltfreundlich zertifiziert wurde. Jetzt ist es so, dass es nach alten Richtlinien zertifiziert worden. Es gab dann jetzt eine Novellierung und die neue, da ist es so, dass es kein einziges Rechenzentrum des Bundes schafft, die Standards, die dort gefordert sind, nur ansatzweise zu erfüllen. Es gibt zwar auch Beschlüsse zum Thema Green IT Initiative des Bundes, 0 aus Mai 2022, aber viel Zählbares scheint auch innerhalb eines Jahres nicht so ganz angelaufen zu sein. Ja, der Beschluss, der geht jetzt bis Ende 27, so wie ich das hier gerade nochmal, ich habe mir gerade nochmal aufgerufen. Und auch viele Sachen hier zum Thema RZ, Blauer Engel, steht hier drin. Es ist, glaube ich, abzuwarten, was da jetzt noch kommt. Es ist ja noch ein bisschen Zeit, die da verstreichen kann bis Ende 27, dass man das dann umgesetzt hat. Es würde mich aber nicht wundern, wenn da wieder schon neue Richtlinien gelten, die das dann de facto auch wieder auf dasselbe, dass man auf Status Quo ist, kein einziges Rechenzentrum erfüllt die Standards. Gibt es denn Rechenzentren außerhalb von Deutschland, die Standards erfüllen? Wäre mir oder jetzt so nicht bekannt, dass es da... Es ist wie bei der freien Software und der Blaue Engel, da gibt es jetzt den schon seit längerem den PDF-Reader von KDE. Der ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet worden. Das ist die einzige Software weltweit, meine ich, die damit ausgezeichnet wurde, weil sie eben so hohe Standards hat und hier das viel großer Aufwand, das alles zu erfüllen. Deswegen haben das auch generell nicht so viele Software zum Beispiel. Und bei Rechenzentren? Ich glaube, wir haben ein Mismatch zwischen Haushalt, Planung und du machst das in 1 oder 2 Jahresscheiben, ja. Und dann hast du gesetzliche Änderungen und dann hast du deine IT. Also das sind so Sachen, die laufen nicht unbedingt synchron und das ist, glaube ich, schwierig. Also solange es nicht gesetzliche Vorgabe ist, muss ich es oder darf ich es ja vielleicht gar nicht unbedingt beachten, wenn es mehr Kosten sind. Ja. Das Haushaltsurteil ist ein Beispiel dafür, wie es mit dem Haushalt ist. Man plant Investitionen ein und am Ende ist es dann nicht der Fall. Auf der anderen Seite gibt es durch das Bundesumweltministerium beziehungsweise das ist ja angegliedert worden, glaube ich, oder? Nee, ist noch eigenständig. Gibt es eine sogenannte Green Code-Initiative, die wird gefördert. Da wird also Software schon beim Schreiben überprüft, ist sie, wie viel verbraucht sie. Und da gibt es auch dann Empfehlungen der Programmiersprachen, indem man sieht, welche Programmiersprachen haben den größten Energieverbrauch. Zum Beispiel Python, die auch sehr viel im KI, im Machine Learning-Bereich eingesetzt wird, hat einen ungefähr 60-mal höheren Energieverbrauch als eine andere Hochsprache wie C zum Beispiel. Und das könnte natürlich auch irgendwann mal Auswirkungen haben, aber ich glaube, die Rechenzentrumsfrage, die ist eher zu lösen, als wie, dass man alle Software auf Green Code umstellt. Ja, genau. Ja, also die kleine Anfrage, den Beschluss zur Green IT und den Beitrag vom Spiegel mit den 177 Rechenzentren, die packe ich euch in die Shownotes. Das heißt, da kann man dann, also generell die ganzen Quellen, über das wir so sprechen, alles das wird sich in den Shownotes wiederfinden. Heißt das, in dem Titel steht 177 Rechenzentren des Bundes, das heißt, der Bund betreibt die Rechenzentren? Nach meinem Wissen sind das welche. Wobei ich auch gelesen habe, dass man die jetzt reduzieren wollte. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit dieses Vorhaben jetzt noch umgesetzt wurde, aber da haben wir jemanden am Tisch, der dazu was sagen könnte. Also ich kann nicht absolut detailliert Informationen zu geben, Martin Rauer ist mein Name. Es ist nur so, je nachdem, wie man zählt, kann man natürlich auch in jedem Ministerium im Keller ein Rechenzentrum finden und in jeder Behörde, in jedem Amt. Und da gibt es tatsächlich Bestrebungen, schon seit längerer Zeit, seit 2017, in der IT-Konsolidierung, die zusammenzuführen in einem modernisierten Verbund mit einer Cloud-ähnlichen Struktur. Genau. Aber das ist natürlich ein sehr langfristiges Projekt, teuer. Und zum Thema grüne IT, das ist ein super wichtiges Thema, das wird auch total ernst genommen. Aber man stellt nicht einfach so ein Rechenzentrum hin. Das kostet ziemlich viel Geld. Also keine Frage. Das dauert, das ist eher so ein langfristiges Projekt, und wir ja schon gehört haben, mit jährlicher Bindung von Geldern, die dann plötzlich auch wieder verschwinden können, weil es irgendwie Haushaltsprobleme gibt, dann wird halt erstmal nichts gemacht. Was sind das so für Zeiträume, die man so ein Rechenzentrum plant? Also ich bin kein Rechenzentrumsexperte. Also okay, normalerweise 10 bis 15 10? Jahre. Okay. Das ist ein normaler Rechenzentrumszyklus. Und man kann trotzdem hybrid vorgehen. Vorhandene Rechenzentren könnten, die Abwärme könnte man nutzen durch Wärmeaustausch oder so etwas. Also ein kompletter Neubau, wie jetzt der Dienstleister, zum Beispiel der Bundes-IT, da weiß ich nicht, ob dort Neubauten oder Verlagerungen an Rechenzentren anderer großer RZ-Dienstleister geplant sind. Aber das ist ein langer Zeithorizont. Mhm. Also ich weiß, bei uns sind vor 2 Jahren mit der Stadt Köln Rechenzentren gebaut worden, komplett von Grund auf oder zumindest neu gebaut worden. Irgendwie, das hat auch schon sehr, sehr viel Aufwand bedeutet. War sehr teuer, auch wenn man sich die Kosten geteilt hat. Hatte ich gerade einen Gedanken, den ich eigentlich fragen wollte. Gucke, ob ich ihn jetzt gerade ad hoc wiederfinde. Genau. Nee, okay, alles gut. Ich kriege ihn ja ad hoc nicht mehr zusammen. Kein Problem, wenn es dir später noch einfällt. Genau. Kannst du mich einfach ansprechen. Vielleicht noch ein Diskussionspunkt von mir, das hat man ja gestern auch gehört. Die Verwaltung gibt ja sehr viel Geld aus an amerikanische Konzerne, um Software einzukaufen. Oracle und Microsoft, die beiden größten. Jetzt ist er mir wieder eingefallen. Diese Konsolidierung mit den Rechenzentren, war das dieses Projekt, was die Bundesverwaltung mit Microsoft geplant hat, da eigene Rechenzentren zu machen oder bei Microsoft Rechenzentrum Sachen einzukaufen oder da irgendwie mit zu kooperieren? Also das ist nicht Teil der IT-Konsolidierung. Die IT-Konsolidierung, wie schon gesagt, ist ein sehr altes Projekt, wo es wirklich darum geht, die Rechenzentren, die in den einzelnen Ministerien und Verwaltungen im Keller stehen, zusammenzuführen in ein moderneres Projekt. Teil, aber das, man hat ja sich jetzt dazu entschieden, dass man auf Microsoft anscheinend nicht verzichten kann. Da man da aber Probleme hat, das sozusagen konform hinzubekommen, ist jetzt der neueste Plan, dass es ein Microsoft-eigenes On-Premise-Rechenzentrum sozusagen für den Bund geben wird. Ja, das ist aber dann mit der Delos Cloud, und die Delos GmbH ist eine Tochter, Joint Venture von Microsoft und Bertelsmann. Aber es hat nichts mit diesen, mit den Kosten zu tun, die da, das sind wirklich rein die Office-Lizenzen und die Outlook-Lizenzen und die Skype-Lizenzen und vor allem Oracle, die ja so eine Art Standard-Datenbank ist. Ja, Oracle ist ein Krebsgeschwür. Das ist gut, aber Open Source, ja, die Open Source Initiative, das, was ich vorhin sagte, könnte ja auch noch viel stärker. Es wird Open Source teilweise im Bund gefördert, auf Landesebene. Wir geben aber trotzdem noch so viel Geld für kommerzielle Softwarelizenzen, gerade Oracle. Haben wir ja gestern gehört, bis 2030 geht der Rahmenvertrag 4 Milliarden stark. Und wenn man dort verstärkt auf Open Source setzen würde, im Bund oder noch stärker, ließen sich da sicherlich auch Kosten optimieren. Ich kann da vielleicht noch mal zwei Cents dazu geben. Open Source bedeutet normalerweise, dass man innerhalb der Strukturen der Open Source eingesetzt werden soll, dafür Kompetenzen aufbauen muss. Und das ist das größte Problem. In dem Bereich, wo ich arbeite, ist das Verhältnis zwischen Menschen, die intern angestellt sind und Menschen, die extern arbeiten, 1:5. Und diese externen Menschen arbeiten da auch sehr lange. Das ist nicht untypisch. Und damit, also was vielen entgegensteht, ist so eine Art, also überhaupt, natürlich sind die Konditionen nicht so wahnsinnig attraktiv, aber es gibt auch ganz klassische Probleme wie Menschen, die nicht studiert haben, werden niemals, also die im IT-Bereich arbeiten und nicht studiert haben, werden niemals in die Verwaltung gehen, weil die einfach dann die Hälfte ihres Gehaltes nur verdienen würden. Ne? Und das sind halt, wenn man Open Source einsetzen will, muss man Kompetenzen aufbauen. Das heißt, man muss auch langfristig denken, man muss Leute ausbilden, muss Leute dafür einstellen, man muss entsprechend Stellen schaffen. Und das ist die Verwaltung notorisch, ich würde sagen, ist ein schwieriges Thema. Ne? Und ich denke, da gibt es auf jeden Fall viele Initiativen. Aber ich denke, ohne diesen grundsätzlichen Schritt zu gehen, dass man sagt, ja, wir setzen auf diese Technologie, wir beteiligen uns an diesen Open-Source-Projekten, wir schaffen Kompetenzen, Menschen hat man eigentlich, und das ist für uns ein Fokus, wird das, denke ich, nicht so schnell vorangehen. Also so in meinem Umfeld, wie ich das sehe. Aber das leitet gut zu der nächsten Frage um, mit der ich mich jetzt beschäftigen möchte. Und zwar, inwiefern kann der vollständige sukzessive Umstieg beziehungsweise insgesamt der Einsatz freier Softwarelösungen in deutschen, aber auch in europäischen Behörden und der öffentlichen Verwaltung dort dabei helfen, die Digitalisierung dort nachhaltiger zu gestalten? Also kann freie Software die Verwaltungsdigitalisierung nachhaltig beeinflussen, ist so der Fragenkomplex sozusagen. Und ich hatte mir mal ein paar Sachen dazu angeschaut gehabt, und was sich da für mich ergeben hat, war, dass dadurch zum Beispiel eben offene Schnittstellen, das hatten wir jetzt auch beim Faxgeräteclub, also einer Selbsthilfegruppe für verwaltungsnahe Menschen mit IT-Background hier auf dem 37C3, das war sehr gut besucht und kann ich nur empfehlen. Da war das der große Punkt, offene Schnittstellen. Ein riesengroßes Problem, ein Hindernis bei der Verwaltungsdigitalisierung. Und das würde sich dadurch lösen, so wie ich das die ganzen Berichte gelesen habe und heute die Gespräche, die ich geführt habe. Das ist, würde eine große Hürde lösen, die es bei der Verwaltungsdigitalisierung gibt, dass man eben nicht bei den Sicherheitsüberprüfungen und bei der Funktionserweiterung auf ein Unternehmen spezialisiert ist, sondern man auch im Zweifel eigene IT-Kompetenz aufbauen kann innerhalb der Verwaltung, innerhalb der Behörde und Synergien und diese dann nutzen kann, um eben Funktionen von Software zu erweitern oder eben unabhängige Sicherheitsprüfungen zu machen, wie es der CCC unentgeltlich regelmäßig macht, zum Beispiel bei der TI-Infrastruktur oder so. Also ich würde ja hier auch zustimmen, ne? Also ich muss die eigenen Kompetenzen aufbauen. Das bedeutet, ich brauche eine Planungssicherheit. Ich kann nicht jemanden, und das ist das, der Nachteil bei den Förderungen immer. Wir haben das ja auch damals begonnen mit einer Förderung und dann bricht es ab, weil die Förderung zu Ende ist. Ich brauche halt irgendwo eine Möglichkeit, wenn ich jemanden dafür kriege, der sich dafür interessiert, dass diese Stelle dauerhaft bleibt, dass der wirklich auch dann da bleibt und dann auch das, diese Weiterentwicklung betreibt und nicht ein 1:1 Ding hinstellt und dann ist es nach 5 Jahren veraltet und wir können es wieder einmotten. Und das sind so die größten Probleme. Und wenn ich das dann eben sehe, es gibt ja auch so eine EU-Studien, die sagen eben Frankreich, Italien, die sind alle weiter, also Standard auch in der Verwaltung einsetzen von offenen Softwaren. Wir tun uns da ungemein schwer, weil da kommt dann einer und sagt, Mensch, ich habe doch zu Hause das, wollen wir das nicht zu Hause machen? Und dann musst du schon erstmal prüfen lassen. Mhm. Also ne, bei Microsoft wird nicht so diskutiert. Mhm. Also ich glaube auch, es gibt schon einige Pflänzchen, zum Beispiel die Plattform opencode.de, wo vom Bundesministerium des Innern eine Plattform, wo auch die Digitalisierungsprojekte ablaufen, auch kommentiert werden können von extern. Kann sich jeder Bürger anloggen oder auch Verwaltungsangestellte. Die dort erstellte Software ist nachnutzbar, ist unter Open Source Lizenz, läuft dort. Und ich glaube schon, dass es da läuft sogar das IT-Planungsrad-Thema ab, die Projekte. Auch das OIDI-Wallet, das Architektur-Framework kann man dort kommentieren. Also ein paar Ansätze sind da, aber es müsste noch viel, viel konsequenter aus meiner Sicht umgesetzt werden. Ja, jetzt mal hier mit den Menschen, die hier am Tisch sitzen, gerade so Marco oder die beiden. Yvonne und Martin. Und Martin. Wie würdet ihr das denn sehen? Würde es öffentlichen Verwaltungen helfen, wenn sie hingehen würden und eben wie zum Beispiel Schleswig-Holstein oder eben die, was war das, die französische Polizei zum Beispiel macht das. Die hat da Ubuntu, glaube ich, laufen auf einer eigenen Distribution. Ich kenne es jetzt nicht im Verwaltungskontext bei der Deutschen Bahn. Die haben für ihre ICEs eine eigene Linux-Distribution. Wie würdet ihr das sehen? Glaubt ihr, öffentliche Verwaltungen würden, also sowohl die Leute in der Verwaltung, die dort arbeiten, als auch die Bevölkerung, die dann Verwaltungsdienstleistungen nutzt, würde davon profitieren, wenn öffentliche Verwaltungen und Behörden in Deutschland und Europa vollständig auf Open Source umsteigen würden? Ich denke schon, das hat auf jeden Fall seine Vorteile. Wir kennen, ich weiß es nicht, vielleicht alle das Projekt Phoenix, was die Dataport in Hamburg ja vorantreibt. Und wenn man sich da die Studie durchgelesen hat, natürlich kann ich heutzutage 1:1 irgendeine Webkonferenz aufbauen. Ich kann heutzutage irgendwas schreiben. Da gibt es keine Diskussion in den Softwaren. Ich kann auch relativ komplexere Dinge machen, aber sobald ich dann komme an diese Grenze dieser Fachverfahren, also diese speziellen Softwaren, die wir heutzutage noch in der Verwaltung haben, die dafür da ist, dass ich eben den Führerschein ausstelle oder das Baugenehmigungsverfahren mache oder eben das Kindergeld auszahle. Das sind diese Geschichten, die das halt schwierig machen, Also ich sage dann immer, die sehen schon aus wie Software aus den 90er Jahren. Da hast du wahrscheinlich früher mal eine Minidiskette bekommen und hat die verkauft. Seitdem ist da nicht mehr viel passiert. Ne? Das ist böse. Also es gibt schon immer Weiterentwicklung, aber die leben in dem alten Grundansatz. Und diese Sachen kriege ich nicht in diese neue Welt transportiert. Und das ist, wenn man das schaffen würde, da was reinzukriegen und diese Phoenix-Projekte da weiterzuentwickeln. Und da gibt es in verschiedenen sowohl Ländern als auch Bundesländern, ja, also wird getestet und geguckt, wenn es da, glaube ich, das würde auf jeden Fall was bringen. Wie siehst du das, Martin? Also bei mir ist es so, ich denke, es löst ein ganz großes Problem, nämlich die Exit-Strategie, die nicht existiert. Das ist so ein bisschen, man macht halt Microsoft und jetzt hat man Microsoft, dann kommt nicht mehr davon los. Und wenn man Open Source hat, hat man halt einen klaren Weg raus. Das ist, was häufig nicht bedacht wird, ne? Ich denke, es braucht einen sehr fundamentalen Shift in der Gedankenwelt. Also wir hatten gerade die Diskette. Ne? Früher hat man Software gekauft über irgendein Bestellsystem und hat eine Ausschreibung gemacht. Und dieses Verständnis, dass mittlerweile IT wirklich auch ein Grundservice der Verwaltung ist. Ne? Also was eigentlich mittlerweile überall in Firmen festgestellt wird. Früher hat man IT ausgelagert und jetzt stellt man fest, IT ist eigentlich unser Kernbusiness. Ja? Und man holt es wieder zurück, um konkurrenzfähig zu bleiben. Und dieser Schritt ist zum Teil da. Ja, ich sehe das auch so. Ich finde halt auch, dass genau das mit diesen 5 Jahren, das war halt zu kurz. Da bin ich auch ganz bei dir. Aber ich glaube, an vielen Stellen ist es halt auch noch nicht da. Und da muss noch ein weiter Weg gegangen werden, dass man versteht, wie wichtig es ist, Kompetenz im Haus zu haben. Und auch Open Source ist dasselbe. Ne? Man hat dann die Software im Prinzip ja im Haus. Und man entwickelt die sich für sich. Man kauft die nicht off the shelf, sondern man sagt jemand, bitte entwickel die für mich. Und dann hat man vielleicht jemand anderes, der sie betreibt und so. Und da sehe ich das als einen guten Baustein dafür. Aber ich glaube, für mich ist dieser größere Shift zu verstehen, dass IT, dass Digitalisierung einfach ein Kernthema ist und das auch so behandelt werden muss. Ja, danke. Finde ich auch alles richtig, stimme ich auch tatsächlich zu. An der Stelle mit Teams musste ich so ein bisschen zucken quasi, beziehungsweise mich erinnert fühlen an quasi den Wechsel, den es quasi seit es in Bochum an den Schulen eingeführt wurde und man merkt, welche starken Abhängigkeiten sich dann tatsächlich dadurch irgendwie ergeben an ganz vielen organisatorischen Punkten. Und ja, den Begriff Exit-Strategie fand ich eben tatsächlich auch ganz schön, weil die gibt es tatsächlich irgendwie nicht, auch wenn da irgendwie dann vielleicht Datenschutzbeauftragte sagen, ihr dürft das aber irgendwie auch gar nicht benutzen und man dann nach den Alternativen fragt und dann so Eigengewächse wie Logineo, NRW irgendwie da entstehen, die aber auch so hier und da ihre Schwierigkeiten haben und tatsächlich jetzt auch kein vollständiger Ersatz sind. sehe ich jetzt, also ich bin auch begeistert von Open Source und würde das auch gerne alles irgendwie umarmen, merke aber auch, dass auf den anderen Entscheidungsebenen, auf denen ich nicht mehr so beteiligt bin, die Begeisterung dann auch schnell nachlässt, leider. Ja, ich glaube, das ist der springende Punkt, ne? Also du brauchst eine ordentliche Strategie, einen ordentlichen Fahrplan, nicht nur irgendwo Förderungen, die es überall vereinzelt gibt, wo man sich durchfriemeln muss und irgendwie versuchen muss, dahin zu kommen, sondern es muss ganz klar sein, wir wollen dahin. Und das wird zwar gerne auf irgendwelchen Kongressen gesagt, aber in der Umsetzung, wenn du dann beim Haushälter bist oder sowas, dann wird unter dem Strich geguckt und da läuft dieses 0815 halt ab. Okay, ja, also merke ich auch, ich wäre auch der Ansicht, sagte ich ja gerade schon, dass es sinnvoll wäre, wenn wir umsteigen würden, weil es viele Sachen einfacher macht. Weil das auch dazu führt zum nächsten Punkt, nämlich Interoperabilität. Ich hatte es gerade schon angesprochen mit den offenen Schnittstellen und du sagtest es gerade mit den Fachverfahren, daran hängt es. Und auch das sehe ich hier. Also aktuell sind die meisten Behörden, ich kenne es bei mir auch, wir haben auch zig Fachverfahren und allem drum und dran, die auf irgendwelchen Oracle-Datenbanken dann liegen und das ist dann Microsoft und das geht so nicht auf irgendwelchen anderen Systemen. Da muss man viel Geld investieren, dass vielleicht Oracle dann nett ist und sagt, ja, das dürft ihr machen, aber dann muss die Behörde eben nachweisen, wenn das auf einem Bare-Metal-System laufen würde, also auf einem Windows-Server, dass der Fehler genauso passieren würde. Also an den Fachverfahren hängt's. Ja, und ich glaube, dass dieser Umstand mit den Fachverfahren sich lösen würde, wenn man Open Source umstellen würde, weil es dann viele Sachen dokumentierbar sind und das es einfacher machen würde. Die Frage ist, braucht man noch Fachverfahren? Also wenn wir Prozesse angucken und die vereinheitlichen, schaffe ich es dann vielleicht auch bestimmte Sachen zu vereinfachen, dass ich nicht mehr unbedingt an diesen Fachverfahren hänge. Denn eine Schnittstelle irgendwo ran zu programmieren, Entschuldigung, das ist täglich Brot von irgendwelchen Firmen. Das können die. So, warum bin ich jetzt auf eine Firma angewiesen? In der Vergangenheit gab es ja genug Initiativen, Gaia X zum Beispiel, da hat man 200 Millionen Euro investiert insgesamt, glaube ich, in Deutschland. Oder in die USB Alliance, das ist ein Open-Stack-Cloud-Betriebssystem, alles Open-Source. Das könnte man konsequent nachnutzen, bloß man muss es eben wollen und beschließen. Und die Konsequenz muss überall hinterlegt werden. Wir haben genug Gesetze, aber vielleicht sollte man das auch in ein Gesetz gießen. Ja. In Anbetracht der Zeit würde ich zum nächsten Punkt wechseln und dann das Fazit machen. Der letzte Punkt für heute dreht sich um die Frage, wie steht es um barrierefreie Teilhabe für alle Inklusion bei den digitalen Verwaltungsdienstleistungen? Und da habe ich ein Beispiel genommen aus Nordrhein-Westfalen. Es gibt die Schulverwaltungssoftware Schild NRW. Das war zu Beginn, das ist vor 20 Jahren etwa entwickelt worden, 25 Jahre vielleicht gerade schon sogar, hat das Schulministerium sehr viel Geld ausgegeben und diese Software ist eine Softwarelösung, die als Standarddatenbank Microsoft Access verwendet. Das ist keine Datenbank. Aber Marco hatte da... Excel ist auch eine Datenbank. Ja, man kann es so verwenden. Für Behörden schon. Auch der Karteikasten. So getan, ja. Marco hatte das, wenn ich das bei Mastodon richtig gesehen hatte, mal auseinanderklamüsert in den Wiki-Einträgen von dem Projekt, dass es da eben zwar Anleitungen für MySQL gibt, aber er dann schrieb, seinen Schülern bringt er das so nicht bei. Ja, ich glaube, da gab es irgendwie Vorschläge, dass man irgendwie mit so einer Developer-Datenbank und ohne Root-Passwort das Ganze irgendwie aufsetzen sollte und man muss aber eben auch immer so ein bisschen im Hinterblick an wen richtet sich das, ne? Das sind eben meist keine IT-Experten, sondern Lehrer in Schulen, die das so irgendwie zum Laufen kriegen müssen. Das ist vielleicht auch nochmal so ein ganz anderer Punkt quasi, da war ja der Punkt so IT-Kompetenz oder eben auch Fachleute, die das nicht nur nebenher machen. Und daher kommt das, deswegen will ich das vielleicht in der Hinsicht auch so ein bisschen in Schutz nehmen, ohne es jetzt tatsächlich aber jetzt gut zu finden natürlich. Ja, dieses Beispiel, warum ich das jetzt hier in dem Punkt nenne, es ist nicht barrierefrei, es ist, also ich meine, SAP ist ja schon schlimm, was die UI angeht, es kommt an SAP heran, was die UI angeht, wobei man sagen muss, SAP kann man ein bisschen konfigurieren, dann sieht es halbwegs schön aus, ist immer noch ein scheiß Arbeitsprogramm, aber Mitarbeiter sind auch User, ne? Ja, genau. Und barrierefrei ist es überhaupt nicht. Es ist weder irgendwelche Sachen sind vorlesbar oder anderweitig irgendwie kontrastreich oder sowas. Man hat beim Startbildschirm direkt ein dunkles Bild und da ist dann mit schwarzem Text drauf geschrieben, dass man nicht gendert, um das einfach zu halten, aber man kann es nicht lesen. und dann auch teilweise nicht inklusiv formuliert. Spätaussiedler beispielsweise steht da noch drin. Und andere Daten, die da erfasst werden, die eigentlich überhaupt nichts damit zu tun haben, um den Schüler. Und eigentlich glaube ich auch, dass es da mit der DSGVO Probleme geben könnte, wenn man sich das mal genauer anschaut. Aber ich weiß nicht, ob es mittlerweile in der neuen Version anders gelöst ist. Aber in der, die ich getestet habe auf dem Desktop, auf dem Windows 10 System, in der VM, das war nicht gut. Und da sind noch ein paar andere Sachen, die dann, also wie gesagt, Menschen, die eine Sehschwäche haben und das sich vorlesen lassen, können das de facto in der Version, die ich da getestet habe, nicht. Und auch generell ist das alles sehr mühsam und... Aber auch da wieder fehlende Standards, ne? Also, oder es gibt welche, sie sind nicht verpflichtend. Ich war beim Zukunftskongress auch bei so einer Session und die Leute, die darauf angewiesen sind, erzählen halt immer, dass sie immer erst nachdem Software rauskommt, halt hinterher programmieren können. Mhm. Und ich glaube, das ist der große Fehler, dass es immer Ergänzung ist und nicht schon dabei beachtet wird. Weil, also ich muss sagen, ich denke, es ist auch ein sehr großes Thema gerade. Also ich glaube, gerade aus unserer Warte von BZ-Bund kann ich sagen, dass es da auf jeden Fall sehr viel Aufmerksamkeit bekommt und zum Teil, also da auch wirklich schon in der Implementierung versucht wird, darauf zu achten. Ich weiß nicht, kennt ihr Colibri? Das ist ja so diese Library, genau, so ein Accessibility Library und das soll halt jetzt erweitert werden. Und da ist auf jeden Fall auch jetzt ein großer Fokus. Das Problem ist natürlich, viele Anwendungen sind von vor 10 Jahren, vor, ne, oder vor 5 Jahren. Es ist auch noch nicht in der Verwaltung, merke ich. Also wenn wir darüber diskutieren mit den normalen Mitarbeitenden bei uns, dann wird auch immer geguckt und gesagt, ja, ich will ja gar nicht kein PDF machen oder so. Ne? So ungefähr. Es ist immer nur die Außenwirkung, auch noch nicht daran gedacht, dass ich ja auch für meine Kolleginnen was bereitstellen müsste, was barrierefrei ist. Mhm. Genau. Ich habe das jetzt mal als Beispiel aus NRW genommen, weil ich das ganz aktiv mal getestet habe. Es gibt sicherlich noch generell viele Verwaltungssoftware-Sachen, die nicht gut gelaufen sind, weil sie schlicht nicht barrierefrei sind, nicht kontrastreich und allem drum und dran. Wäre einfach mal sinnvoll, das nachzubessern, aber ich glaube auch, das würde zig Jahre dauern, wenn man sich da wieder auf irgendwelchen Sachen aufhängt, die nicht einfach sind. Ich würde jetzt zum Fazit springen. All das, was wir so gehört haben, die Quick-Essenz davon ist, es gibt sehr viel Nachpotenzial. Beim Bund, bei den Ländern, bei den Kommunen in Deutschland und in Europa. Es gibt vereinzelte Lichtturmprojekte wie Umstieg auf freie Verwaltungssoftware in Schleswig-Holstein, wobei man da gucken muss, wie das jetzt am Ende ausgeht. Die sind ja noch dabei. Und die Bund-ID. Die Bund-ID ist eins, was wirklich gut funktioniert. Oder die Ausweis-App genauso. Insgesamt gibt es immer noch viel zu tun, damit sich die Situation der Digitalisierung der Verwaltungen in Europa und Deutschland in dem Bereich Nachhaltigkeit und Bevölkerungsfreundlichkeit steigert. In vielen Dingen ist man auf dem Weg. Manchmal muss man da aber bei manchen Verwaltungen vielleicht nochmal ein bisschen nachtreten. Genau. Am Ende hätte ich jetzt noch den Tipp, den ich gerade schon hatte mit der Selbsthilfegruppe für verwaltungsnahe Menschen mit IT-Background, den Faxgeräteclub, der einen Matrix-Channel hat, aber sicherlich auch wahrscheinlich ein Austauschformat, das auch für Menschen ohne IT-Background aus der Verwaltung ganz interessant werden könnte, weil das nur zusammen funktioniert. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für diese Podcast-Folge an alle Menschen, die hier am Tisch sitzen, an Ralf, an Marco, an Yvonne und an Martin. Und ja, das wäre es dann für diese Episode und gerne Feedback da lassen. Der Podcast wird danach, aktuell läuft er im Stream, ich weiß nicht, ob er auf mediaccc.de eventuell liegen wird, ich sehe gerade nein, aber er wird auf jeden Fall auf meinem Blog zu finden sein, da ist das RSS wieder auch repariert. Und dann wird er da zu finden sein, auf jeden Fall. Und das werde ich im Fediverse noch Bescheid sagen. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Danke. Wiederhören.